Egon Friedell, Kulturgeschichte der Neuzeit. Die Krise der europäischen Seele von der Schwarzen Pest bis zum Ersten Weltkrieg. Zweites Buch, Barock und Rokoko. Vom 30-jährigen Krieg bis zum 7-jährigen Krieg. Willkommen zur 39. Ausgabe der kommentierten Radiolesung auf Orange 94.0. Als Sendungsgast darf ich heute Susanne Ayub begrüßen, die gleich im ersten Teil zu hören sein wird. Die verbliebene Sendezeit nach ihrem Kommentar habe ich mir wiederum selbst zu füllen erlaubt. Der Cicisbeo. Jede Frau muss mindestens einen Liebhaber haben. Sonst ist sie gewissermaßen gesellschaftlich kompromittiert. In Italien pflegten viele Damen, sich im Ehekontrakt einen bestimmten Cicisbeo auszubedingen, bisweilen auch zwei. Der Bräutigam, der selbst schon längst in einem anderen Kontrakt als Cicisbeo figurierte, hatte nichts dagegen einzuwenden. Lady Montagu berichtet in ihren bekannten Briefen aus Wien, dass man es dort für eine schwere Beleidigung angesehen hätte, wenn jemand eine Dame zum Diner gebeten hätte, ohne ihre beiden Männer, den Gatten und den offiziellen Liebhaber, mit einzuladen. Ihr Erstaunen hierüber zeigt, dass diese Sitte offenbar nicht über den Kontinent hinausgedrungen war. Die viel frühere Vorherrschaft des bürgerlichen Elements in England, auf die wir noch zu sprechen kommen, gestattet es überhaupt nicht, von einem englischen Rokoko im eigentlichen Sinne zu reden. Der erklärte Liebhaber, der in Frankreich Petit Maître, in Italien Cavaliere Servente hieß und nicht selten ein Abbé war, begleitete seine Herrin wie ein Schatten. Auf Visiten und Promenaden, ins Theater und in die Kirche, zum Ball und zum Spieltisch. Er saß bei ihr im Wagen und schritt neben ihrer Sänfte, hielt ihr den Sonnenschirm und betreute ihr Hündchen, seinen gefährlichsten Nebenbuhler im Herzen der Dame. Des Morgens weckte er sie, zog die Jalousien in die Höhe und brachte die Schokolade. Später assistierte er ihr sachkundig bei der Toilette und geleitete die Besuche an ihr Bett. Auch Fernerstehende wurden nämlich von den Damen mit Vorliebe beim Lever empfangen, später sogar bisweilen beim Morgenbad. Diese Sitte erscheint umso sonderbarer, als man in der Rokoko-Zeit von der Wanne sonst fast gar keinen Gebrauch gemacht hat. In Versailles gab es keine einzige Badegelegenheit und noch in Goethes Jugend hielt man das Schwimmen für eine Verrücktheit. Die zahlreichen Bilder badender Frauen und Mädchen, die aus jener Zeit stammen, sind kein Gegenbeweis, da sie lediglich dem Zweck dienten, die erotische Fantasie anzuregen. Wenn man bedenkt, welch lächerlich kleine Dimensionen die damaligen Waschbecken hatten, die etwa so groß und so tief waren wie Suppenteller, so möchte man fast auf die Vermutung kommen, dass sich in jenen pikanten Deckelwannen, die alles Mögliche ahnen ließen, kein Wasser befand. Erotische Décadence. Noch viel öfter als die Wanne findet sich auf den lasziven Bildern jener Zeit, die man mit der größten Unbefangenheit überall aufstellte, ein anderes Requisit, nämlich die Schaukel. Sie kam erst damals allgemein in Mode und bringt in der Tat eine Reihe typischer Rokoko-Elemente zum Ausdruck. Das Spielerische, die vorgetäuschte Infantilität, den erwachenden Sinn für Freiluft, die Galanterie des Mannes und die Koketterie der Frau. Und sie wirkt durch den kitzelnden Schwindel, den sie erzeugt, als eine Art Aphrodisiakum. Übrigens machte man damals auch ganz unbedenklich von viel weniger harmlosen Stimulantien einen oft ausschweifenden Gebrauch. Alle Welt nahm Liebespillen, spanische Fliegen und ähnliche Anregungsmittel. Es ist unbegreiflich, wie man aus diesen und verwandten Erscheinungen schließen konnte, dass Rokoko sei ein besonders stark erotisches Zeitalter gewesen. Es war vielmehr eher unerotisch und wollte nur um keinen Preis auf die Genüsse der Liebe verzichten. Gerade aus der Tatsache, dass alles Sinnen und Trachten des Rokoko-Menschen dem Problem der Liebe und der Bereicherung, Verfeinerung und Intensivierung ihrer Technik gewidmet war, erhält unzweideutig, dass ihm auch auf diesem Gebiete die schöpferische Kraft abhanden gekommen war. Der Augenblick, wo nicht mehr der Inhalt, sondern die Form, nicht mehr die Sache, sondern die Methode zum Hauptproblem erhoben wird, bezeichnet man immer und überall als den Anfang der Dekadence. Erst als das Mittelalter die ganze Fülle seiner Gottesanschauung ausgelebt hatte, entwickelte die Scholastik ihre höchste Subtilität und Schärfe. Erst als die griechische Philosophie alle ihre großen Würfe getan hatte, erschienen die klassischen Systematiker. Aeschylus und Shakespeare waren keine Dramaturgen. Dies blieb erst den Alexandrinern und den Romantikern vorbehalten. Aber andererseits muss man gerechterweise auch anerkennen, dass gerade die Niedergangszeiten in Kunst, Wissenschaft, Lebensordnung eine Feinheit, Kompliziertheit und psychologische Witterung zu entwickeln pflegen, die nur ihnen eigen ist. Und so hat es denn auch im Rokoko zwar keine erotischen Genies gegeben, wohl aber große amoröse, unvergleichliche Artisten der Lebenskunst, die damals zu einer ungemein geistreichen und gründlichen Wissenschaft ausgebildet wurde. An der Spitze dieser Virtuosen beiderlei Geschlechts stehen die Pompadour, deren Leben zur Legende, und Casanova, dessen Name zum Gattungsbegriff erhöht worden ist. Während eine Gestalt wie die des Herzogs von Richelieu als Repräsentant einer ganzen Spezies gelten kann. Er erhielt, obgleich er ein Alter von 92 Jahren erreichte, bis zu seinem Tode täglich ein dickes Paket Liebesbriefe, das er oft gar nicht öffnete. Und er litt die erste und wahrscheinlich einzige Niederlage seines Lebens mit 66 Jahren, als er auf Schloss Tournai vergeblich um die schöne Madame Cramé warb, was ihn aber als Kuriosität so amüsierte, dass er es selbst aller Welt erzählte. Und einmal war er sogar Gegenstand eines Pistolenduells, das zwei Damen der höchsten Aristokratie um ihn ausfochten. Das Hässlichkeitspflästerchen. Auch die Tatsache, dass das Rokoko ein Zeitalter der Gynokratie war, ist nicht aus besonders stark entwickelter Erotik herzuleiten. Dies ist vielmehr in zwei anderen Momenten begründet. Zunächst in der Feminisierung des Mannes, die sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt steigerte. Die Männer, sagt Achenholz, sind jetzt mehr als in irgendeinem Zeitraum den Weibern ähnlich. Sodann aber hatte in den romanischen Ländern das Gesellschaftsleben allmählich die grandiosesten Formen angenommen. Und wo eine höchst entwickelte Kultur der Geselligkeit herrscht, dort herrscht auch immer die Frau. Aus derselben Ursache stammt auch in der Renaissance der soziale Primat des weiblichen Geschlechts. Nur war die Renaissance eine ausgesprochen virile Zeit und ihr Frauenideal daher die Virago. Ganz umgekehrt kann im Rokoko die Frau gar nicht weiblich und kindlich genug aussehen. Es herrscht das Fragilitätsideal, das sich mit voller Bewusstheit an der Porzellanpuppe orientiert. Gesundheit gilt für uninteressant, Kraft für plebejisch. Das aristokratische Ideal, dem noch zur Zeit Corneilles und Condés eine Art Kalokagathie entsprach, wandelt sich zum Ideal der Feinheit, der Hypersensibilität und vornehmen Schwäche, der betonten Lebensunfähigkeit und Morbidität. Das Schönheitspflästerchen, das schon unter Ludwig XIV. Aufgetaucht war, aber erst jetzt zum dominierenden Bestandteil der mondänen Physiognomie wird und eigentlich Hässlichkeitspflästerchen heißen sollte. Verfolgt den Zweck, die Regelmäßigkeit des Antlitzes pikant zu unterbrechen und dient damit dem Hang zur Asymmetrie, der dem Rokoko eingeboren ist. Hat aber zugleich die Aufgabe, einen Schönheitsfehler, nämlich eine Warze, vorzutäuschen, jede Frau zur Belle Vilaine zu machen und ihr damit einen neuen perversen Reiz zu verleihen. Also auch hier ein Zug zum Krankhaften. Später hat man darin sogar bis zur Geschmacklosigkeit exzediert, indem man der Musch die Gestalt von allerlei Sternen, Kreuzen und Tierfiguren gab und die Ränder mit Brillanten besetzte. Die majestätische Fontage kommt schon 1714 aus der Mode. Um 1730 verdrängt der Haarbeutel, Le Crapaud, die Perücke, die seit Beginn des Jahrhunderts immer kleiner geworden war. Die männlichen Locken stecken jetzt nur noch in einem zierlichen Säckchen, das von einer koketten Seidenschleife zusammengehalten wird. Der Zopf, La Queue, wird um die Mitte des Jahrhunderts allgemein, beim Militär schon früher. Das Pudern, das zur vornehmen Toilette unerlässlich war, ob es sich um eigenes oder um falsches Haar handelte, war eine äußerst schwierige Prozedur. Man schleuderte gewöhnlich den Puder zuerst gegen die Zimmerdecke und ließ ihn von da auf den Kopf herabrieseln. Das Gesicht schützte man dabei durch ein Tuch. Kaunitz pflegte des Morgens durch ein Spalier von Lakaien zu schreiten, die ihn möglichst gleichmäßig bestäuben mussten. Graf Brühl besaß 1500 Perücken, die dauernd unter Puder gehalten wurden. »Viel für einen Mann ohne Kopf«, sagte Friedrich der Große. Auch das Antlitz musste stets von einer starken Puderschicht bedeckt sein. Die tragische Maske des Rokokos. Der Puder des Rokokos war so wenig wie die Allonge der Barocke eine Modetorheit, sondern dessen beredtestes Symbol. Im Rokoko galt der Mann, wenn er das 40. Jahr überschritten hatte, für ausgelebt, die Frau noch viel früher. Man heiratete auch viel zeitiger als heutzutage. Die Mädchen oft mit 14 oder 15 Jahren, die Jünglinge mit 20. Voltaire nennt sich von seinem 45. Lebensjahr an in seinen Briefen einen Greis. Seine Freundin, Frau von Châtelet, empfand sich als unmögliche Figur, als sie noch mit 40 Jahren ein Kind erwartete. Es sind dies Maßstäbe, die großen Wandlungen unterworfen, aber stets im Zeitgeist tief begründet sind. Noch zu Ende des vorigen Jahrhunderts war eine Frau von 30 Ballmutter. Heute geht sie mit 50 in die Tanzschule. In den französischen Sittenstücken der 80er Jahre war der Raisonneur, der das Leben und die Liebe mit den Augen des resignierten Zuschauers betrachtet, selten älter als 40. In den heutigen Filmen wird der gewissenlose Verführer mit Vorliebe als 50er dargestellt. Das Rokoko fühlte sich alt. Und zugleich war es von der verzweifelten Sehnsucht des Alters erfüllt, die entschwindende Jugend dennoch festzuhalten. Darum verwischte es die Altersunterschiede durch das gleichmäßig graue Haar. Das Rokoko fühlte sich krank und anämisch. Darum musste der Puder die Blässe und Bleichsucht gleichsam zur Uniform machen. Das junge oder jung geschminkte Gesicht mit dem weißen Kopf ist ein erschütterndes Sinnbild der Rokoko-Seele, die tragische Maske jener Zeit. Denn jede Zeit trägt eine bestimmte Charaktermaske, in der sie alle ihre Velleitäten sammelt, ob sie es weiß oder nicht. Die männliche Kleidung ist das Kostüm eines verwöhnten Knaben mit ihren zarten Seidenröcken, Kniehosen und bebänderten Schuhen, reichen Jabots und Spitzenmanschetten, glitzernden Goldpailletten und Silberstickereien und dem Galanteriedegen, der ein bloßes Spielzeug ist. Die Tönung der Gewänder ist delikat, diskret, weiblich. Man wählt die Farbe der Pistazie, der Reseda, der Aprikose, des Seewassers, des Flieders, des Reisstrohs und gelangt bisweilen zu ganz abenteuerlichen Nuancen. Ein neues Gelbgrün hieß Gänsedreck, Merde d'Or. Ein Braungelb, dem neugeborenen Thronfolger zu ehren, Caca Dauphin. Und im Puss, flohfarbig, gab es eine Menge Abstufungen. Flohkopf, Flohschenkel, Flohbauch, sogar Floh im Milchfieber. Der Bart war während des 18. Jahrhunderts so vollständig verschwunden, dass man die Schauspieler nicht an der Bartlosigkeit erkannte, wie das in unserer Zeit bis vor kurzem der Fall war, sondern in gewissen Fällen gerade am Schnurrbart, wenn es nämlich ihre Spezialität war, Räuber darzustellen. Im Exterieur der Frau ist das Wichtigste die dünne, mädchenhafte Taille. Sie wurde durch das Fischbeinmieder erzwungen, das als Schneppe in einen langen, spitzen Winkel auslief, wodurch der Eindruck der zerbrechlichen Schlankheit noch erhöht wurde. Schon am frühen Morgen begannen die unglücklichen Damen mit dem Schnüren, das sie von Viertelstunde zu Viertelstunde verstärkten, bis sie die ersehnte Wespefigur hatten. Auch der wuchtige Reifrock, wegen seiner mächtigen Dimensionen Panier, Hühnerkorb genannt, hatte nur den Zweck, durch Kontrast den Oberkörper noch zarter wirken zu lassen. Er war ebenfalls mit Fischbein ausgesteift und der enorme Bedarf an diesem Material war für die Holländer, die Walfischfänger Europas, ein neues, gutes Geschäft. Wir sind ihm bereits in Spanien als Tugendwächter begegnet. Aber diesmal ist er fußfrei und dient als kokette Verhüllung, die aber nicht selten wie unabsichtlich den nackten Unterkörper sehen lässt, denn Damenhosen waren im Rokoko verpönt, durchaus nicht der Tugend. Über dem Reifrock befand sich die seidene Robe, die mit einem reichen Besatz von Girlanden, Passamentarien, Spitzen, Bändern, echten oder künstlichen Blumen und bisweilen auch mit Malereien geschmückt war. So erblickte man zum Beispiel auf dem Kleid der Königin von Portugal den ganzen Sündenfall mit Adam, Eva, Apfelbaum und Schlange. Der Reifrock, der um 1720 Europa eroberte und von aller Welt, auch von Bäuerinnen und Dienstmädchen getragen wurde, nahm allmählich so kolossale Formen an, dass seine Trägerinnen nur seitwärts zur Tür hereinkommen konnten. Ebenso unbequem war der abenteuerlich hohe Stöckelschuh, der das Gehen fast unmöglich machte. Zu Hause und im kleinen Kreis trug man statt des Reifrocks die Adrienne, ein loses, bauschiges Gewand, zu dem aber ebenfalls die Schnürbrust gehörte. Zu Anfang des Jahrhunderts wird es bei den Damen Sitte, graziös bebänderte Spazierstöcke zu tragen. Ein unentbehrliches Requisit der Koketterie ist auch der Fächer, der erst jetzt als Faltfächer sein volles Spiel entwickelt. Eine Neuerfindung war auch der zusammenklappbare Regenschirm, das Parapluie, während der offene Sonnenschirm, das Parasol, etwas älter ist. Das ganze Kostüm wurde in der Kleidung der Kinder genau nachgeahmt, die nicht nur Haarbeutel und Panier, Musch und Galanteriedegen, Fächer und Dreispitz trugen, sondern auch geschminkt und gepudert waren, als Dame dem Herrn den Hofknicks machten und als Herr der Dame die Hand küssten. Spiegelleidenschaft. Man liebt auf Denkmälern die komische Sitte, dem Verewigten einen Gegenstand in die Hand zu drücken, der seine Tätigkeit charakterisieren soll. Dem Dichter eine Papierrolle, dem Erfinder ein Rad, dem Seehelden ein Fernrohr. In analoger Weise könnte man auch für jede Kulturperiode ein bestimmtes Utensil als besonders repräsentativ ansehen. So müsste man sich zum Beispiel den Menschen der anbrechenden Neuzeit mit einem Kompass vorstellen, den Barockmenschen mit einem Mikroskop, den Menschen des 19. Jahrhunderts mit einer Zeitung, den heutigen Menschen mit einer Telefonmuschel, den Rokoko-Menschen aber mit einem Spiegel. Er begleitete die damalige Gesellschaft durchs ganze Leben. Die Repräsentationsräume füllten sich mit mannshohen venezianischen Tafeln, die dem Besucher sein volles Porträt entgegenwarfen. An einer Menge täglicher Gebrauchsgegenstände waren kleine Taschenspiegel angebracht. Von allen Wänden glitzerten, durch reiche Kronleuchter und eine Fülle kleinerer Lüster unterstützt, Spiegelgläser in allen Größen und Formen. Sogar ganze Zimmer waren mit ihnen austapeziert, die ungemein beliebten Spiegelkabinette, die das Bild des Beschauers ins Unendliche vervielfachten. Aus dieser Spiegelleidenschaft spricht mancherlei. Nicht bloß, was am nächsten liegt, Eitelkeit, Eigenliebe, Narzissmus, sondern auch Freude an Selbstbeschau, Autoanalyse und Versenkung ins Ich-Problem, die sich in der Tat oft bis zu einer wahren Introspektionsmanie steigerte. Das Rokoko ist das anbrechende Zeitalter der klassischen Brief- und Memoirenliteratur, der Selbstdarstellungen und großen Konfessionen, der Psychologie. Diese neue Wissenschaft ist eine Errungenschaft des 18. Jahrhunderts und wir werden sehen, wie der Trieb zur Selbstzerfaserung und Seelenergründung sich im Laufe der Generationen immer mehr steigerte, bis er gegen Ende des Jahrhunderts eine schon fast moderne Höhe erreichte. Und noch ein zweites symbolisiert der Spiegel des Rokoko-Menschen. Die Liebe zum Schein, zur Illusion, zur bunten Außenhülle der Dinge, was aber nicht so sehr Oberflächlichkeit als vielmehr extremes Künstlertum, raffinierte Artistik bedeutet. Am farbigen Abglanz haben wir das Leben, lautet die Devise Fausts, die, wenn wir Nietzsche glauben dürfen, auch das Leitmotiv der griechischen Kultur war. Oh, diese Griechen, sie verstanden sich darauf zu leben. Dazu tut Not tapfer bei der Oberfläche, der Falte, der Haut stehen zu bleiben, den Schein anzubeten. Diese Griechen waren oberflächlich, aus Tiefe. Interessant, was laut zu lesen. Laut lesen ist immer interessant, weil ich immer was verstehe, was ich. Deswegen mache ich es auch oft, wenn ich mit einem Text nicht ganz zurechtkomme oder wenn ich das Gefühl habe, ich habe das zu oberflächlich gelesen, dann lese ich ihn manchmal laut, weil es tatsächlich so ist, dass das gesprochene Wort, also Literatur, die laut gelesen wird, ist einfach viel einträglicher. Deswegen finde ich auch das ganze Projekt faszinierend, weil es ist einmal ein Buch, das ja nicht allzu viele Leute heute wahrscheinlich kennen. Es war ja ein ganz populäres Buch zu der Zeit, als es geschrieben wurde, als es publiziert wurde. Und heute ist es ja viel mehr als eine Kulturgeschichte. Also ich lese ja, wenn ich darin lese, immer auch die Persönlichkeit Friedels, der so wirklich ein originelles Denken hat, ein total... Einmal schon sein Universaldenken, es ist also eine eindrucksvolle Aufgabe, der er sich da unterzogen hat. Man kann sagen, fast eine antike Denkweise, dass er noch so ein Ganzes sehen will in der Welt oder es glaubt, erklären zu können als Ganzes, die Kultur. Also wenn ich jetzt speziell auf diese Rokoko-Geschichte eingehe, dann scheint mir, dass es sich schon sehr, sehr mit dem Visuellen beschäftigt. Also er kommt zwar auf anderes auch zu sprechen, aber da ist er in einer Art detailliert, dass man ja die Leute malen könnte. Also, oder man hat zumindest, also ich habe sofort die Bilder der Zeit, die Gemälde der Zeit vor Augen, die also wirklich bis in jedes Detail studiert haben muss. Und ja, und dann hat er natürlich auch Detailwissen, das total verblüffend ist, sodass das künstliche Muttermal oder Schönheitspflästerchen mit Brillanten besetzt. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass es so häufig vorgekommen ist, aber er beschreibt es ja so. Ich meine, an solchen Dingen findet er auch seine große Freude an diesen merkwürdigen, an allen Merkwürdigkeiten des Lebens. Das ist auch etwas, was jetzt weit für mich über Kulturgeschichte hinausgeht, so mehr mit ihm persönlich auch zu tun hat und was mich auch sehr interessiert. Ja, und es ist auch das vor allem auffällig, weil seine Epoche ja auch schon Vergangenheit ist, wenn er Vergleiche zieht zum heutigen Menschen. Das ist schon interessant. Also der heutige Mensch, jetzt ist der heutige Mensch eigentlich noch immer der Mensch mit dem Telefon, aber natürlich nicht mehr mit dem Telefonmuschel, sondern mit dem Handy. Also da hat er... hat sich abgenabelt praktisch. Ja, genau. Stimmt. Aber der tiefste Satz für mich in diesem Kapitel, das ich gelesen habe, ist die Sache mit der Rokoko-Seele. Dass jedes Zeitalter sich seine Maske erwählt und dass das Rokoko eben aus Angst vor dem Alter alle Altersunterschiede verwischen wollte. Weil man hat mein allererster Eindruck vom Rokoko, oder vielleicht eh von uns allen, ist, warum haben alle Leute weiße Haare? Als ich das gelesen habe, ist mir dann eingefallen, dass ich mich so gewundert habe, warum hat die Marie Antoinette weiße Haare und diese schönen jungen Frauen, warum sind die so wie alte Frauen weiß? Es ist auch so schön, also es ist überhaupt schön geschrieben. Es ist gar nicht so leicht zu lesen, weil die Sätze oft kein Ende nehmen. Aber das ist auch etwas zum Beispiel, was mir beim Lesen natürlich nicht so auffällt, weil da mache ich einen Gedankenpunkt, wo ich ihn machen will. Und beim Lautlesen merkt man, er fügt noch etwas hinzu und noch etwas hinzu und erklärt, aber ist auch in seinem Erzählfluss mit einem endlosen Atem ausgestattet. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass seine Erklärung für die Perücke und für die ergraute Perücke im Rokoko historisch jetzt tatsächlich wissenschaftlich zu untermauern ist. Aber es ist ein in sich absolut schlüssiges Bild, das er vermittelt, und es wird mir an sich dann auch vieles einfach klar, was sonst mit diesem Zeitalter zusammenhängt. Ja, das fand ich auch. Also bei anderen kann ich ihm weniger oder es ist auch vielleicht... Heute über Liebhaber zu sprechen, hat eine andere Spannung als damals. Also da hat er so einen schlüpfrigen Ton, wenn er von den Liebhabern spricht und Liebhaber und Ehemann, das ist, ja, also das kommt mir viel altmodischer vor. Aber ich weiß nicht, es ist auch, natürlich ist auch sehr, sehr nett, dass die Damen schon im Bett Besuch empfangen haben oder auch beim Baden. Und dass sie aber sich gar nicht so gerne gewaschen haben. Und die Waschbecken so klein waren, wie Suppenteller, entzückend. Hast du dich mit Friedel vorher schon auseinandergesetzt gehabt? Also ich habe das gelesen vor ungefähr 25 Jahren, diese Bücher, und habe dann, wenn ich mich beruflich oder auch aus Interesse, wenn ich mich mit einer bestimmten Zeit beschäftigt habe, habe ich immer den Friedel geholt, was er dazu zu sagen hatte. Da habe ich mich jetzt nicht unbedingt wahnsinnig vertieft, sondern deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass ich mich jetzt wirklich auseinandergesetzt habe, aber ich habe das immer gern gelesen, und ich bin aber kein Mensch, der sowas systematisch von Anfang bis zum Ende durchlesen kann. Das habe ich zwar gedacht, dass ich das tun werde, als ich angefangen habe vor 25 Jahren, aber ich habe es noch immer nicht ganz gelesen. Also beim Rokoko, das war mir vollkommen neu, das habe ich noch nie gesehen. Während ich die Barockzeit, da habe ich mich schon mal beschäftigt damit, das hatte ich schon gelesen. Das ist ja schon dran gewesen bei dir, gell? Das war schon dran, ja. Die Barocke, wo es ja auch keine wirkliche Erklärung gibt dafür. Und es ist auch sehr nett, dieses mit den Worten so umgehen, wie man sie... sich zurechtlegt, oder auch diese, das würde mich zum Beispiel auch interessieren, dazu bin ich jetzt nicht gebildet genug, ich weiß nicht, ob es dazu Literatur gibt, was war das Wissen einer Zeit, wie war das also jetzt vor 100 Jahren, haben Intellektuelle alle diese Fremdworte, die bei Friedel vorkommen, verstanden, nämlich vielleicht auch die erfundenen Worte, weil es vielleicht auch durchaus üblich war, dass man in Wortspielereien sich gegenseitig amüsiert hat. Weil ich brauche mal ein Lexikon von Zeit zu Zeit, wenn ich im Friedel lese. Ich würde ihm da unterstellen, auch bei seinen Neologismen, die er sehr gerne hat, dass er teilweise Fremdworte verwendet, weil er, ist jetzt eine Mutmaßung von mir, auch nicht wissenschaftlich zu untermauern, weil er dazu zwingen will, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe beim Lesen jetzt definitiv das Fremdwörterbuch neben mir. Mhm. Und werde nicht immer fündig. Ja, das ist schön. Das ist ja eigentlich auch lustig. Ich meine, erstens mal war er sehr gescheit, aber vielleicht gibt es auch manche Worte nicht. Man erkennt allerdings alle, bei allem, also eins war dabei, die Kalokagathie, wo ich also nur vermutet habe, ja, ein aristokratisches Ideal, dass es halt etwas sehr, sehr Positives ist. Aber also die Kalokagathie, wir haben sie nachgeschaut, ja. Selbstverständlich, ist das reine Ideal, dem nachzustreben ist. Ja, und das hat sich eben im Rokoko zum Ideal der Feinheit, der Hypersensibilität und vornehmen Schwäche, der betonten Lebensunfähigkeit und Morbidität gewandelt. Das ist ja auch so ein Satz. Es genügt dann nicht die vornehme Schwäche, sondern es wird dann noch einmal ausgeholt mit der betonten Lebensunfähigkeit und Morbidität. Also das meine ich, es ist ein Stil, es ist Übertreibung, aber es ist auch so, es bekommt dann so viele Facetten. Es ist schon faszinierend zu lesen. Das gefällt mir gut. Und auch das Hässlichkeitspflästerchen, wie er sich, also auch nicht nur beim Hässlichkeitspflästerchen, sondern auch an anderen Punkten, wie er sich ganz intensiv mit der weiblichen Figur, was sie alles tut mit ihrem Körper, wie sie sich kleidet, wie sie sich kämmt, wie sie sich benimmt. Das ist also von großem Interesse und auch von großem Verständnis erfüllt, was er schreibt. Ist er eigentlich im Film auch aufgetaucht? Weil er ist ja als Schauspieler angeblich sehr gut gewesen. Aber ich habe mich damit nicht beschäftigt. Aber der Zeit nach könnte es durchaus sein, dass er dann in einem Lustspiel vielleicht mitgespielt hat. Das wäre ja schön. Weil er Ich wüsste von nichts. Also ich müsste den Herbert Illig fragen, aber nicht, dass ich wüsste. Film. Mhm. Ich bin auch am Rumsuchen, ob es eine Tonaufnahme von ihm gibt. Bis jetzt habe ich auch noch keine gefunden. Aha, na gut zu wissen, werde ich auch daran denken. Und die materiellen Probleme waren dann eben im Erscheinen der Kulturgeschichte, die, wie du richtig sagst, ein internationaler Bestseller war. War das dann erledigt? Aber das war erst der große Wendepunkt. Vorher hat er im Ersten Weltkrieg sein Vermögen verloren. Wie so viele, aufs falsche Pferd gesetzt. Wahrscheinlich die falschen Anleihen gezeichnet. Am Anfang des Krieges war er ja durchaus begeistert davon, ist dann sehr schnell davon zurückgetreten. Hat das auch nie verhehlt, sondern hat das immer als einen Irrtum seinerseits durchaus thematisiert. Also er hätte eigentlich dann, wenn er älter geworden wäre, also wenn sein Schicksal ein anderes gewesen wäre, hätte er eigentlich im Wohlstand sein Leben verbringen können. Hätte er durchaus können, ja. Die Kulturgeschichte der Neuzeit wäre weiterhin, ist ja auch in der Nachkriegszeit weiterhin gelesen worden und wird bis heute, weißt du, dieses wieder aufgelegt. Also meine Ausgabe ist aus den 80er Jahren. Nein, muss man den Beck Verlag zugute halten. Sie haben das Werk immer in der Backlist gehalten. Es war immer zu haben. Es war meines Wissens nie oder wenn dann nur sehr kurz vergriffen. Es gibt eine Sonderausgabe, eine Jubiläumsausgabe, die jetzt aktuell ist, die eigentlich um sehr günstiges Geld, ich glaube 27 Euro kostet, die gebundene Ausgabe, die wirklich eine sehr schöne ist. Na, die werde ich mir zulegen, nachdem ich mich jetzt da wieder beschäftige, weil ich habe ja eine zweibändige Taschenbuchausgabe, die ist so klein geschrieben, dass es eigentlich vielleicht das der Grund ist, warum ich es nie zu Ende gelesen habe. Der zweite Grund ist, dass in der eben die Absatzüberschriften fehlen und dass das deiner Art so quer zu lesen und was nachzuschlagen und drin zu blättern natürlich sehr entgegenkommt. Deswegen hat er es ja auch gemacht. Also das ist schon durchaus auch dafür gedacht, dass man es immer wieder mal zur Hand nimmt und eben nachschaut, was meint denn der Friedel dazu. Ja, und das muss ich sagen, da bin ich immer fündig geworden. Es ist wirklich sehr, es ist einfach lustig, wenn man sich mit einer Zeit beschäftigt, ob das jetzt eben die Renaissance ist oder ob es das 19. Jahrhundert ist, wenn man beim Friedel, man findet etwas, was anderswo nicht unbedingt. Ein Gedankengang oder eine Anekdote, die man nicht unbedingt anderswo findet. Also abgesehen von allem anderen, wirklich auch ein äußerst belesener, großartiger Denker. Ja, und die Epoche, die du da jetzt zu lesen hast, das Rokoko, ist für ihn ja der Niedergang seiner Lieblingsära. Er empfindet sich selbst als Barockmensch. Ganz klar dezidiert, also das ist auch in anderen Texten auch. Er empfindet sich als Barockmensch am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, eher am Anfang des 20. Jahrhunderts. Er war kein rückwärtsgewandter Mensch, das nicht, aber er hat sich mit der Barockseele sehr verwandt gefühlt. Und insofern ist ihm auch das Rokoko verwandt, weil ihm dieser Niedergang und dieses, wie soll man sagen, ins Übertriebene gesteigerte und sich dann in dem auflösen, das ist schon so ein Furioso, das er auch zum Teil zumindest zu schätzen weiß, glaube ich. Jetzt fällt mir was ein, was ich noch zu kritisieren hatte. Das war weniger die Liebhaber, als was er sagt über die Liebeskunst, dass er das sozusagen entgegen, als was Konträres empfindet, zu lieben, sozusagen mit der ganzen Kraft der Sinne und des Herzens und der Seele und Liebeskunst zu verfeinern. Und das sagt er eben, meint Inhalt und Methode, das ist ein Gegensatz und das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, weil das würde ja bedeuten, dass das Erotischste das ist, was überhaupt keine, ich muss das jetzt nochmal suchen, diese Stelle. Also die Passage beginnt ja damit, dass er sagt, dass es alle möglichen Stimulantien wurden verwendet und deswegen denkt alle Welt auch, dass es sich im Rokoko um das Zeitalter, ein besonders erotisches Zeitalter handelt, während das Gegenteil der Fall ist, weil man will nur nicht auf den Genuss der Liebe verzichten. Und das ist zum Beispiel was, es war vielmehr eher unerotisch und wollte nur um keinen Preis auf die Genüsse der Liebe verzichten, so schreibt er. Und prangert dann eigentlich an, oder anprangern ist jetzt zu hart gesagt, aber stellt fest, dass sich das Rokoko mit Verfeinerung und Intensivierung der Technik beschäftigt. Aber warum das unerotisch sein soll, weiß ich nicht. Das finde ich, finde eigentlich das Gegenteil ist der Fall, wenn man sich beschäftigt mit ich glaube, er meint da jetzt Liebe im Sinn von körperlicher Sexualität und setzt ja das in einen, er trennt den Zusammenhang mit der Erotik auf zum Teil. Nicht in einen Widerspruch setzt er es nicht, aber er sieht trotzdem was anderes drin. Aber warum die schöpferische Kraft, ich meine, ich verstehe schon, dass es um sexuelle Liebe geht, aber warum soll es da keine verfeinerte Technik geben und was soll sie soll damit dann eingebüßt werden? Also das hieße ja, dass der simpelste Sexualakt der eigentliche ist und dass jeder, in dem es irgendwelche Spielereien gibt, einer ist, der schwächlich ist und dekadent. Das heißt es eigentlich und das widerstrebt mir irgendwie, mit ihm zu folgen auf diesem Pfad. Da hast du recht, er redet der Missionarsstellung das Wort. Ja genau. Na gut, aber sonst habe ich wenig Kritisches zu bemerken. Ich bin eher begeistert von ihm. Theatrokratie. Es gibt eine Berufsklasse, für die der Spiegel ein ebenso unentbehrliches Instrument bedeutet wie die Retorte für den Chemiker oder die Tafel für den Schullehrer. Es sind die Schauspieler. Und damit kommen wir zum innersten Kern des Rokokos. Es war eine Welt des Theaters. Niemals vorher oder nachher hat es eine solche Passion für geistreiche Maskerade, schöne Täuschung, schillernde Komödie gegeben wie im Rokoko. Nicht nur war das Dasein selber ein immerwährender Karneval mit Verlarvung, Intrige und tausend flimmernden Scherzen und Heimlichkeiten, sondern die Bühne war der dominierende Faktor im täglichen Leben. Wie etwa im klassischen Altertum die Rednertribüne oder heutzutage der Sportplatz. Überall gab es Amateurtheater, bei Hofe und im Dorfe, auf den Schlössern und in den Bürgerhäusern, an den Universitäten und in der Kinderstube. Und fast alle spielten ausgezeichnet. In dieser Theaterleidenschaft zeigt sich am stärksten und deutlichsten, was der tiefste Wille des Zeitalters war, die Sehnsucht nach letzter Dekouvrierung der eigenen Seele. Man hat die Schauspielkunst nicht selten als eine Art Prostitution bezeichnet, und mit Recht. Hierin liegt aber der Hauptgrund, warum das Theater auf so viele Menschen eine unwiderstehliche Anziehungskraft ausübt. Die Prostitution ist nämlich ein ungeheurer Reiz. Der Mensch hat einen tiefen eingeborenen Hang, sich zu prostituieren, aufzudecken, nackt zu zeigen. Nur kann er ihn fast nirgends befriedigen. Dies war schon die Wurzel der uralten Dionysos-Kulte, bei denen die Männer und Frauen sich im Rausche die Kleider vom Leibe rissen, was aber die Griechen nicht als schamlose Orgie, sondern als heilige Raserei bezeichneten. Übertragen wir dies ins Psychologische, so stoßen wir auf den merkwürdig suggestiven Ogu, den aller Zynismus an sich hat. Im täglichen Leben wird dem Menschen von Staat und Gesellschaft die Aufgabe gestellt, möglichst geschickt nicht ihr selber zu sein, sondern immer Hüllen, Draperien, Schleier zu tragen. Immer ist der Vorhang unten, nur einmal ist er oben, eben im Theater. Gerade dort also, wo sich nach der falschen Ansicht der Laien der Herrschaftsbereich der Maske, Verkleidung und Verstellung befindet, springt der Mensch unvermummter, echter, ungeschminkter hervor als sonst irgendwo. Dies ist der wahre Sinn jener Prostitution, die das Wesen der Schauspielkunst ausmacht. Das Seelenvisier fällt, das innerste Wesen wird manifest. Es muss heraus, ob der Träger des Geheimnisses will oder nicht. Das Theater ist eben mehr, als die meisten glauben. Keine bunte Oberfläche, kein bloßes Theater, sondern etwas Entsiegelndes und Erlösendes. Etwas schlechthin Magisches in unserem Denken. Die Régence. Gynokratie und Theatrokratie bestimmen das Rokoko während seiner ganzen Lebensdauer. Über die Periodisierung des Zeitalters herrscht aber nicht vollkommene Klarheit und Einigkeit. Man pflegt für die Zeit der Regentschaft, die von 1715 bis 1723 währte, von Stil Régence zu sprechen. Dann bis zur Mitte des Jahrhunderts und noch weiter darüber hinaus von einem Stil Louis XV und schließlich von einem Stil Louis XVI, der aber im Wesentlichen mit dem Zopfstil identisch ist. In seinem ersten Abschnitt trägt das Rokoko einen zügellosen, kühn auflösenden Charakter, der in seiner Heftigkeit noch etwas von der siegreichen Barockvitalität hat. Dann werden seine Lebensäußerungen immer müder, blutleerer, filigraner, bis sie im antikisierenden Zopf zu völliger Gliedersteife und Altersschwäche erstarren. Früher hat man die Begriffe Zopf und Rokoko einfach gleichgesetzt, was völlig unberechtigt ist. Viel eher lässt sich fragen, ob der Zopf überhaupt noch zum Rokoko gehört. Wir haben gehört, mit welcher unverhohlenen Freude der Tod Ludwigs des 14. begrüßt wurde. Alle Welt, der Hof und der Adel, so gut wie die Rotür und die Kanaille, atmete auf, als der doppelte Druck des Despotismus und der Bigotterie vom Lande genommen war. »Gott allein ist groß, meine Brüder«, begann Massillon seine Leichenrede auf Louis le Grand, »und groß, besonders in diesen letzten Augenblicken, wo er den Tod verhängt über die Könige der Erde.« Wie nach dem Sturz der Puritanerherrschaft in England, wollte man nun auch in Frankreich sich für die langen Entbehrungen und Bevormundungen des alten Regimes schadlos halten, indem man den Genuss zum Alleinherrscher des Lebens erhob und alle Tugend für Heuchelei, alle gute Sitte für Prüderie erklärte. Ludwig XIV. Hatte während seiner letzten Jahre auch in seiner Familie viel Unglück gehabt. Nacheinander starben ihm alle direkten Thronerben, bis auf seinen unmündigen Urenkel, und zur Regentschaft gelangte sein Neffe, der Herzog Philipp von Orléans, der Sohn der Liselotte, die am Theater von Versailles die Rolle der Ingenue spielte, und sich durch ihre urwüchsigen Briefe einen noch heute lebendigen Nachruhm verschafft hat. Der Volkswitz empfahl nicht ohne Berechtigung für sie die Grabschrift »Hier ruht die Mutter aller Laster«. Denn der Herzog war der Typus des Wüstlings, wie er heute noch in Kolportage-Romanen vorkommt. Glänzend begabt, bestechend liebenswürdig, aber von einer rasanten Skepsis und Frivolität, die im eigenen Vergnügen die einzige Richtschnur alles Handelns erblickte. Ludwig XIV. Pflegte ihn sehr bezeichnend Fanfaron de Vice zu nennen, und er trieb in der Tat mit dem Laster eine Art bizarren Kultus, was nicht nur echter Rokoko-Stil, sondern auch echt französisch war. Denn der Franzose liebt es, sowohl seine Vorzüge wie seine Untugenden zu unterstreichen und sozusagen überchargiert zu spielen. Und eben deshalb hat das Volk dem Regenten alles verziehen und ihm nicht einmal ein schlechtes Andenken bewahrt. Auf ihn geht der Ausdruck Roué zurück. Er bezeichnete damit die Genossen seiner Orgien als Galgenvögel und von allen Lästern Geräderte. Das Raffinement, mit dem diese Kompanie stets neue Ausschweifungen ersann, bildete das bewunderte Stadtgespräch von Paris. Und zu den Fêtes d'Adam, die in Saint-Claude veranstaltet wurden, Zutritt zu erhalten, war der Ehrgeiz aller Damen. Mit seiner Tochter, der schönen und temperamentvollen Herzogin von Berry, verband den Regenten ein leidenschaftliches Liebesverhältnis. Aber auch daran fand man nichts besonders Anstößiges, wie denn überhaupt der Inzest damals gerade in den höchsten Kreisen nichts Seltenes war. So hatte zum Beispiel auch der Herzog von Choiseul, der im Siebenjährigen Krieg als Premierminister eine große Rolle spielte, eine allgemein bekannte Beziehung zu seiner Schwester, der Herzogin von Grammont. Auch in anderer Hinsicht wurden die üblichen Grenzen des Geschlechtsverkehrs wenig beachtet. Und es entspricht dem greisenhaften Charakter des Zeitalters, dass vielleicht niemals die Kinderschändung so verbreitet war wie im Rokoko. Bei einer dieser Orgien wurde dem Regenten ein Schriftstück zur Unterschrift gebracht. Er war aber schon so betrunken, dass er nicht mehr signieren konnte. Er gab daher das Papier Frau von Parabert mit den Worten »Unterschreib, Hure«. Diese erwiderte, das käme ihr nicht zu, worauf er zum Erzbischof von Cambrai sagte, unterschreib, Zuhälter. Als auch dieser sich weigerte, wandte er sich an Law mit der Aufforderung, unterschreib, Gauner. Aber auch dieser wollte nicht unterzeichnen. Da sagte der Regent, ein herrlich administriertes Reich, regiert von einer Hure, einem Zuhälter, einem Gauner und einem Besoffenen. Aber es scheint, dass er auch hier ein wenig den Fanfaron gespielt hat, denn seine Regierung war in mancher Beziehung besser als die seines Vorgängers und seines Nachfolgers. Er verdrängte die Jesuiten vom Hofe und begünstigte die Jansenisten, tilgte ein Fünftel von den 2000 Millionen Livres Staatsschulden, die Ludwig XIV. Hinterlassen hatte, näherte sich den Seemächten und verfolgte mit Hilfe seines Lehrers, des lasziven und klugen Kardinals Dubois, eine friedliebende Politik. Die Zensurbedrückungen und die willkürlichen Verhaftungen hörten unter ihm fast ganz auf. Zumal, da er wie alle wirklich vornehmen und die meisten geistreichen Menschen gegen persönliche Angriffe unempfindlich war. Als Voltaire in seinem ersten Drama Ödipe die unglaubliche Kühnheit hatte, bei der Schilderung der blutschänderischen Beziehung zwischen dem König und Jokaste auf den Herzog und seine Tochter anzuspielen, saß dieser, obgleich er natürlich alles verstand, unbewegt in seiner Loge, klatschte Beifall und bewilligte dem jungen Autor ein bedeutendes Jahrgeld. Der Lorsche Krach. Die Affäre des eben erwähnten Law war allerdings eine der größten öffentlichen Katastrophen, die Frankreich vor der Revolution erlebt hat. John Law, ein reicher Schotte, schön, gewandt, elegant und zweifellos ein finanzielles Genie, hatte den produktiven und an sich richtigen Gedanken gefasst, dass das Kapital der staatlichen und der großen privaten Banken sich nicht lediglich in ihrem Vorrat an Edelmetall ausdrücke, sondern auch in den Naturwerten und Arbeitskräften, die ihnen bei ihren Transaktionen zur Verfügung ständen. Infolgedessen seien sie berechtigt, an den Kredit des Publikums zu appellieren und Bankbillets auszustellen, für die nicht die volle Deckung durch Bargeld vorhanden sei. Seine im Jahr 1716 auf diese Prinzipien gegründete Privatnotenbank, die später in eine königliche umgewandelt wurde, verteilte schon im dritten Jahr ihres Bestandes 40% Dividende. Die von ihm ins Leben gerufene Compagnie de Dinde, die zur Exploitierung Kanadas und Louisianas bestimmt war, zog die Ersparnisse ganz Frankreichs an sich. Und als ihre Mississippi-Aktien auf das 20-fache und 40-fache ihres Nennwertes stiegen, überschritt die Spekulationswut alle Grenzen. Damals wurde der Typ des Chevalier d'Industrie geboren, des abenteuernden Industrieritters, dessen Vermögen in lauter Papier besteht. 1719 erbot sich Law, den Staat mit einem Schlage zu sanieren, indem er sämtliche Steuern in Pacht nahm. 1720 wurde er zum Finanzminister ernannt. Schließlich setzte er so viele Scheine in Umlauf, dass sie das 80-fache alles in Frankreich befindlichen Geldes repräsentierten. Aber die Kolonien brachten nichts ein. Das Publikum wurde misstrauisch und es erfolgte ein allgemeiner Run auf die Staatsbank. Ihre Billets sanken auf den 10., die indischen Aktien auf den 25. Teil ihres Ausgabekurses. 1721 blieb nichts übrig, als den Bankerott zu erklären. Law musste nach Venedig fliehen, wo er 8 Jahre später in größter Armut starb. Eine ungeheure Teuerung brach aus. Ganz Frankreich war ruiniert. Der Lawsche Krach hat bekanntlich im zweiten Teil des Faust Verwendung gefunden. Dort wird er als mephistophelischer Handel geschildert, denn nicht Faust, sondern Mephisto ist der Urheber des Zettelschwindels, durch den der Kaiser sich rangiert. Und die leichtgläubige Menge, die sich Papier für gutes Geld anhängen lässt, ist im Narren personifiziert. Zu wissen sei es jeden, der es begehrt. Der Zettel hier ist 1000 Kronen wert. Ihm liegt gesichert als gewisses Pfand Unzahl vergrabenen Guts im Kaiserland. Nun ist gesorgt, damit der reiche Schatz sogleich gehoben diene zum Ersatz. Indessen waren die Pläne Laws nichts weniger als schwindelhaft und teuflisch. Denn die Deckung für seine Scheine bestand nicht in erlogenen Märchenschätzen, sondern in sehr reellen Boden- und Sachwerten. Nur wurden diese von unfähigen Kräften nicht entsprechend fruktifiziert und die an sich gesunden Kreditprinzipien von einer gedankenlosen und habgierigen Staatsregierung in maßloser Weise überspannt. Und zudem überstieg das ganze System die wirtschaftliche Fassungskraft des damaligen Publikums, das dafür noch nicht reif war und sich in der Tat kopflos und närrisch benommen hat. Sie hörten eine Ausgabe der kommentierten Radiolesung von Egon Friedels Kulturgeschichte der Neuzeit auf Orange 94.0. Gelesen und gesprochen haben diesmal Susanne Ayub und der Gestalter. Die nächste Ausgabe können Sie Donnerstag, den 10. Juni 2010, 12 bis 13 Uhr hören. Informationen zu den einzelnen Sendungen sind auf dem Website von Orange 94.0 unter o94.at zu finden. Alle bisherigen Ausstrahlungen können im Internet unter no-na.net/Friedel nachgehört werden. Gestaltung der Sendereihe Herbert Gnauer. Mit freundlicher Genehmigung des Verlags CH Beck München.